Ich möchte des Himmels leuchtende Feuer schauen, des Meeres und der Erde, des Windes, Nebels und Schnees Herkunft erkennen. Ich möchte dich finden, Vater des Alls, durch den die unermessliche Welt gegründet ist und dessen Wink sie ins Chaos zurückschleudern wird. Allgegenwärtig durchschwebt der Geist den Weltraum, jeden einzelnen Teil beseelend. Alles kommt jetzt ans Licht, was Griechen und Lateiner verfasst haben, was am Nil und am Euphrat entstanden ist. Der Himmel ist erschlossen, die Erde durchforscht. Und was in den vier Weltgegenden besteht, kommt ans Licht durch die deutsche Kunst, die mit gedruckten Buchstaben zu schreiben gelehrt hat. Konrad Zeltes. Ulrich von Hutten an den Nürnberger Humanisten Willibald Pirkheimer. Man lebt auf dem Felde, in Wäldern und in jenen Felsennestern. Die uns Nahrung schaffen, sind ganz arme Bauern, denen wir unsere Äcker, Weinberge, Wiesen und Wälder verdingen. Der Ertrag, der von ihnen kommt, ist für die Arbeit, die darauf verwendet wird, gering und schmal. Aber mit großer Mühe und großem Fleiß wird gearbeitet, damit er reich und lohnend werde. Denn wir müssen sehr sorgfältige Haushälter sein. Sodann müssen wir uns unter die Abhängigkeit von irgendeinem Fürsten stellen, damit wir von ihm Schutz hoffen dürfen. Wenn ich das nicht bin, meint jeder Mann, dass er sich alles gegen mich erlauben dürfe. Und wenn ich es bin, so ist dieser Schutz mit Gefahr und täglicher Furcht verbunden. Denn sobald ich aus dem Hause trete, so bin ich in Gefahr, dass ich denen in die Hände falle, mit denen der, welcher mein Schutzherr ist, Händel und Feder hat. An seiner Stelle fallen sie mich an und schleppen mich fort. Wenn mich das Missgeschick recht verfolgt, geht leicht die Hälfte meines Vermögens für das Lösegeld drauf. Und wovon ich Schutz erhoffte, erwachsen mir auf diese Weise Feindseligkeiten. Zu diesem Zweck halten wir darum Pferde und schaffen uns Waffen an und umgeben uns mit zahlreichem Gefolge. Alles unter schweren und drückenden Kosten. Und dabei dürfen wir nicht 500 Schritt weit ohne Waffen gehen. Man kann kein Dorf ungerüstet besuchen, nicht zum Jagen, nicht zum Fischen anders als in Eisen gepanzert gehen. Ob unsere Behausung auf dem Berge oder in der Ebene liegt, sie ist nie zur Behaglichkeit, sondern zum Schutz erbaut, mit Wall und Graben umgeben, innen ungeräumig, mit Vieh- und Pferdeställen zusammengedrängt, daneben finstere Schuppen voller Kanonen, Pech und Schwefel und was sonst zur kriegerischen Ausrüstung gehört an Waffen und Maschinen. Im Lob der Torheit lässt Erasmus von Rotterdam die Stultitia sagen: Ich habe noch nicht in Erfahrung bringen können, ob sich betreffs des Krieges die Päpste nach dem Vorbilde einiger deutscher Bischöfe richten oder ob diese nach dem Beispiele der Päpste handeln. Jedenfalls gehen sie noch weit offener zu Werke. Ohne sich um den Gottesdienst, den Segen oder die anderen Pflichten ihres Amtes zu kümmern, führen sie nur Krieg und immer wieder Krieg, so dass es fast für feig und der bischöflichen Ehre nicht entsprechend gilt, anderswo als in der Schlacht den Heldengeist zum Ruhme Gottes aufzugeben. Die Menge der untergeordneten Priester sieht es natürlich als Unrecht an, hinter der Frömmigkeit der Prälaten zurückzubleiben. wie kriegerisch kämpft darum diese Schar mit Schwertern, Wurfspießen, Steinen und allen erdenklichen Waffen, wenn es das Recht des Zehnten gilt. Wie spähen Sie, ob Sie nicht in alten Schriften einige Stellen finden, durch die Sie Ihrem Völkchen Angst einjagen und beweisen können, dass man Ihnen noch weit mehr als den Zehnten schuldet. Doch auch nur einmal daran zu denken, was überall von Ihren Verpflichtungen gegen das Volk geschrieben steht, kommt Ihnen nicht in den Sinn. Sie sollten wenigstens die Bedeutung der Tonsur nicht vergessen. Dass nämlich die Priester von den Begierden dieser Welt frei sein und nur himmlischen Dingen leben sollen. Ich, Thomas Münzer, Bortig zu Stolberg, mit Wesen zu Prage, an der Stadt des teuerbaren und heiligen Kämpfers Johanns Hussem, bezeige und klage jämmerlich der ganzen Kirchen der Auserwählten, auch der ganzen Welt, dass ich meinen merklichsten und allerhochsten Fleiß für gewandt habe, dass ich muchte vor andern Menschen hochlicher erkennen, wie der heilige, unüberwindliche Christenglaube gegrund wär. Kühn bin ich in der Wahrheit zu sagen, dass kein pechgesalbter Pfaffe, kein gar geistscheinender Mönch hat den Grund des Glaubens im allergeringsten Stäublein kundsagen. Es wird sich nicht länger leiden, dass man den lateinischen Worten will, eine Kraft zu schreiben, wie die Zauberer tun, und das arme Volk viel ungelehrter lassen aus der Kirchen gehen dann hinein. Drum hab ich zur Besserung nach der deutschen Art und Musterung, jedoch in unverrücklicher Geheim des Heiligen Geists, verdolmetscht die Psalmen mehr nach dem Sinne, denn nach den Worten. Es seind neulich etliche Amt- und Lobgesänge im Deutschen durch mein Anregen ausgangen, welche durch die päpstischen Pfaffen und Mönche lange Zeit zum Nachteil des Christenglaubens in Latein gehandelt sind. Derhalben ist meine ernstliche Wohlmeinung, noch diesen heutigen Tag der armen zerfallenden Christenheit also zu helfen mit deutschen Amten, es seien Messen, Metten oder Vesper, dass ein itzlicher, gutherziger Mensch sehen, hören und vernehmen mag, wie die verzweifelten päpstischen Bösewicht die heilige Biblien der armen Christenheit zu großem Nachteil gestohlen und ihren rechten Verstand vorenthalten haben und doch armer Leute Güter darüber böslich verschlungen haben. Aber da müssen die zarten Pfaffen dem armen Volke zugute ihre Köpfe nicht sparen oder müssen ihres Pfaffenhandwerks abgehen. Sollten sie also faulenzen und allein am Sonntag ein Predigt tun und die ganze Woche über Junker sein? Nein, nicht also. Der Erzbischof zu Mainz, 1485. Wir haben erfahren, dass einzelne Leute von eitler Ruhmsucht oder Geldgier verführt, die göttliche Buchdruckerkunst missbrauchen. Und dass das, was gegeben ist, das menschliche Leben zu heben, zu dessen Verderben gewandt wird. Wir haben nämlich gesehen, dass christliche Bücher und solche, die über göttliche Dinge und über die höchsten Wahrheiten unserer Religion geschrieben wurden, aus dem Lateinischen ins Deutsche übertragen sind und nicht ohne die Religion herabzusetzen, in den Händen der gewöhnlichen Leute sich befinden. So befehlen wir, dass in keiner Wissenschaft oder Kunst irgendwelche Werke aus dem Griechischen, Lateinischen oder sonst einer Sprache in das Deutsche übertragen werden. Und wir verbieten, Übersetzungen zu verbreiten, wenn nicht die Werke vor dem Druck oder nach diesem vor ihrem Vertrieb durch die dazu bestimmten Doktoren oder Magister der Universitäten in unserer Stadt Mainz oder in Erfurt eingesehen und durch einen leicht sichtlichen Vermerk zum Druck oder zum Vertrieb zugelassen sind. Das große internationale Zentrum des Feudalsystems aber war die römisch-katholische Kirche. Sie vereinigte das ganze feudalisierte Westeuropa trotz aller inneren Kriege zu einem großen politischen Ganzen, das im Gegensatz stand sowohl zu der schismatisch-griechischen wie zur mohammedanischen Welt. Sie umgab die Feudalverfassung mit dem Heiligenschein göttlicher Weihe. Sie hatte ihre eigene Hierarchie nach feudalem Muster eingerichtet und schließlich war sie der größte aller Feudalherren, denn mindestens der dritte Teil alles katholischen Grundbesitzes gehörte ihr. Ehe der weltliche Feudalismus in jedem Land im Einzelnen angegriffen werden konnte, musste diese seine zentrale, geheiligte Organisation zerstört werden. Friedrich Engels. Ausgedrückte Entblößung des falschen Glaubens. Auf dass alle Welt sehen und greifen mög, wer unser großer Hansen sind. Unsere Gelehrten wollten gern das Gezeugnis des Geists Jesu auf die hohen Schul bringen. Es wird ihnen gar weit fehl. Nachdem sie nicht darum gelehrt sind, dass der Gemeinmann ihnen durch ihre Lehre soll gleich werden, sondern sie wollen allein den Glauben urteilen mit ihrer gestohlenen Schrift, so sie doch ganz und gar keinen Glauben, weder bei Gott oder vor den Menschen haben. Denn es sieht und greift ein jeder, dass sie nach Ehren und Gütern streben. Derhalben musst du, gemeiner Mann, selber gelehrt werden, auf dass du nicht länger verführet würdest. Anonymus. Klag etlicher Brüder an alle Christen von der großen Ungerechtigkeit und Tyrannei, so Andreasen Bodenstein von Karolstadt, jetzt so von Luther zu Wittenberg geschieht. Ein brüderliche Ermahnung an Dr. Luther und andere dergleichen, so wieder jemand ihre Sach allein mit Scheltworten ausrichten, dass diese von vielen schwachen und einfältigen Brüdern für Unchristen gesehen und gehalten werden und dass sonderlich Dr. Luther nach dem Papst schmecke in seinem Schreiben, welches er wieder Andream von Karolstadt tut. Verantworte, dass du die, so dich freundlich strafen wollen, also unfreundlich abrichtest. Ei, erschrickt denn noch ein Christ vor dem andern? Müssen wir noch einander wieder das Wort Christi würdige Doctoris und Magistri Nostri heißen? Sollt's dazu noch ein Schand und Unrecht sein, mit den einfältigen und armen Bauern einen grauen Rock tragen, welche christliche Demütigkeit du dem Karolstadt hohnesweise und als ein heuchlerische Gleisnerei fürwirfst? Dass du aber so hoch in deinem Glauben daherschwebest, dass du mit einem guten und starken Gewissen deine Widersacher wider Gottes Geheiß allein mit Scheltworten umwerfen kannst und über die kalten Klingen, wie du henkerisch davon redest, springen kannst lassen, ist bei mir einfältigem Bruder also angesehen, dass du in diesem deinem Schreiben ein zornig, unchristlich, bitter Herz und gar ein hitzig, reuterisch Geblüt gehabt hast. Der Satan hat dich schon so stolz gemacht, dass du die Leut auf deine Büchlein weisest und willst, dass jedermann auf dich sieht. Hier stecke ich dir auch in dein Gewissen diese mörderische und tyrannische Rhetorika, der du dich gebrauchest, da du schreibest, dass Karolstads Meinung sei, dass er mit Freundlichkeit den Pöbel und das Gemeinvolk an sich bring und nachmals die Oberkeit gar umkehr und umbring. Vordem hast du den gefangenen Gewissen aus den Klöstern geholfen. Jetzt rück dich zurecht im Papststuhl und treib sie wieder hinein. Vordem hast du von Abtuung der Mess geschrieben. Jetzt und richt sie wieder auf. Gedenkst du nicht, lieber Luther, was du damit für ein Wesen unter dem einfältigen Volk machst, mit diesem bübischen und unbeständigen Schreiben? Du sollst dich eher ädern lassen, ehe du das Volk also verwirrest. Wir bitten dich, dass du in deinem Schreiben mehr scharf und gelehrt, denn poltrisch und huisch wollest sein. Die anderen Prediger, die noch an Reichtum, weltlicher Ehr, großer Pracht und gestifteten Pfründen hangen oder sonst ein tadelig und unordentlich Leben führen, lassen sich nicht verdrießen, dass wir sie nach unserer Schwachheit als Unchristen und nicht christliche Prediger halten. Flugschriftendialog, wahrscheinlich von Georg Motschiedler. Geschrieben nach der Strafexpedition des Schwäbischen Bunds gegen friedensbrüchige fränkische Ritter ab Juni 1523, wodurch diese aus ihren Anwesen verjagt wurden. Gespräch zwischen einem versprengten, vertriebenen Edelmann und einem Mönch. Kommt später ein seltsam Vogel dazu, Rektor von Rom, Geldeintreiber der Kurie daselbst, welche genannt sind Kurtisan. Bona dies, Mönch. Gnad, Junker, semper quies. Wo hinaus, liebs Herrlein, wo hinaus? Ich weiß nicht, lieber Junker, ich bin ausgegangen, Käse und Schmalz zu sammeln, aber es hat mir weit gefehlt. Ei, wie kommt das? Wie's kommt? Da sind die Bauern, München und Pfaffen so feind worden. Wenn sie uns in einen Löffel könnten ertränken, sie täten's gern. Habt ihr's vielleicht verdient? Das weiß ich nicht. Es hat der Teufel den Luther in alle Land geführt. Sie haben ihn mit Haut und Haar gar fressen. Wieso? Können die Bauern denn auch von Schrift sagen? Wie sagen? Ich meine, sie könnten von der Schrift reden. Sie sind mir zu geschickt, wo ich hinkomme. Warum verwerft ihr ihnen nicht die Geschrift? Oder tut sie in Bann oder in die Acht? Wer lehret's die Bauern? Der könnten wir keins tun, denn die Acht und der Bann ist um sie als Pfiffer eine ganz sie an. So könnten wir nichts wieder das Wort Gottes reden, und ob wir's schon probieren aus unseren Regeln und Statuten, so wollen's uns zu Tod schlagen und sprechen, ob das Wort Gottes nicht mehr sei, denn der Papst. Und fragt ihr dann, wer sie es lehrt, will ich euch sagen, alle gelehrten Priester, die ein Recht, Gewissen und Verstand haben, laufen alle aus den Klöstern. Die lehren und einbilden den Bauern das Wort Gottes. Also damit müssen wir Hunger leiden. Ich besorg, soll ich länger betteln unter den Bauern, so würde ich erschlagen. Sieh, wer ist der also feindlicher nachlauft? Wenn ich wüsste, dass er viel Geld trüg, ich wollt ihm in Busen blasen und Mönch müsst mir helfen, wollten's danach vertrinken miteinander. Ach, Junker, das wäre zu viel. Putzmater, es ist ein Kurtisan. Bona dies. Gutes Jahr, Landsmann. Wann her? Außen, von Rom. Was ist dein Geschäft heraußen? Ich bin aus deutschen Landen geboren und bin zu Regensburg daheim. Bin ein Kopist zu Rom gewesen. Unser Handwerk liegt uns ganz da nieder. Ei, wie kommt das? Da sind die Deutschen der römischen Büberei innen worden. Junker, frag den Gesellen, wie sie die Deutschen beschissen haben. Ei, lieber Gesell, ihr habt sein gefehlt. Es ist kein Ding auf Erden, das den Deutschen mehr bescheißt, denn ihr Kloster hängst. Da sag ich auch viel von. Aber vor allen Dingen muss ich eins fragen, da ihr allbald von Nürnberg kommt. Was sagt man von den vertrieben und verbrennten Edelleuten? Ihr seid dort selbigen Schnapphähnlein auch eins. Was? Schnapphans bin ich. Man hat mich wieder gut Ehr und Recht von dem Meinen trieben. Wenn man's euch Böswichten tan hätte, da hielt ich viel von. Warum? Wir haben niemand das Sein genommen. Ei, heißt das, niemand das Sein genommen, so weiß ich nicht, was genommen ist. Wie? Gehst du doch jetzt darum betteln, auf die Meinung samt, es soll dir einer Käs oder Schmalz geben, der es selbst notdürftig wär? Ei, Junker, es gleicht sich eurem ganz nicht. Ihr habt's mit Gewalt genommen, auf freier Straßen. So habt ihr's den Leuten heimlich gestohlen. Das sind wir besser dann ihr. Denn wenn man unser einen erwischt hat, hat man ihnen den Kopf abgeschlagen. Einen Dieb hängt man. Wie? Haben wir's heimlich gestohlen? Habt ihr nicht in euren Kirchen besondere Heiligen, die man anrufen soll? Und habt ihr den Leuten das süß ums Maul gestrichen, dass sie euch Flachs, Tuch, Schmalz, dessen einer selbst notdürftig gewesen wäre, geben? Und danach gesagt, Christus hab solches geboten. Heißt das nicht heimlich gestohlen? Ihr habt's an der Seel gemordet und sie einen diebischen, mörderischen Weg gewiesen, welcher nur eurem Säckel gedient hat. Es ist gleichwohl nicht recht, aber dass ihr eure Bauern so hart nötig zu steuern, frönen, etc., wider Allbilligkeit und Recht, ist das billig, so ist das andern recht. Wie? Tut dann ihr's nicht, ihr Seelmörder? Hat also Bauern als wir und mehr dann wir? Und so die es nicht bald haben wollen tun, habt ihr sie in Bantan. Desgleichen habt ihr so viel Geldstrick überall aufgerichtet, welches zu erbarmen und nicht zu wundern, ob schon der arme Mann kein Geld hat. Ei, das habt ihr wohl geschont. Besonders, wo euer einer nicht mehr denn drei Häuser auf einem Flecken gehabt hat, wollt ihr Zöll und Rent da machen, welches dann den gemeinen Mann und alle andere Handel sehr beschwert hat. Wir sind Edelleut. Was Edelleut? Wer hat euch den Adel geben? Ich bin bericht worden, wie das die Tugend und Frommheit vor Zeiten den Adel gemacht hat. So hat es sich umkehrt und macht jetzt Büberei, Mörderei und aller Schandlaster euch edel. Und welcher nur viel gebrannt, gemord, geraubt hat, der ist ein frommer, redlicher und wohlerwiesener Edelmann. Den ziehen Fürsten und Herren herfür. Billigerweise hat man euch die Häuser verbrannt. Achtet wohl, wenn man euer eins teils hätt, man wird euch den Bart im Genick scheren. Sind dann die Klöster zum ersten dermaßen gestiftet worden, dass sie auf hohe Rossen reiten, Land und Leut haben, Huren an Paaren halten, Tag und Nacht voll sein, mit großen Steuern, Renten und Reisen umgehen? Itz und wollt ihr des Teufels Mastschwein sein? Welcher nicht arbeiten mag, will in ein Kloster kommen. Allda hat er Fressens und Saufens genug und müssen euch die Armen gemein in reicher Kost halten. Deshalb sind wir besser dann ihr. Kurtisan, wie meinst du? Junker, ihr seid nicht so würdig und nicht so gut als der Mönch. Ich sag bei meinem Glauben, dass ihr einen harten Orden habt. Wie gut willst du dann sein, so der Erstursprung von Rom kommt, die uns gelehrt haben? Wenn man mir und einem jeglichen Pfaffen nach unseren Verdiensten wollt geben, müsst man uns an den höchsten Galgen hängen, der da ist. Wohlan, wir seien doch all drei Großböswicht. Und wollt ihr mir folgen, muss es also zugehen. Ich bin ein großer Böswicht, der Kurtisan noch ein größerer und du, Mönch, der allergrößt. Nun, so wisst ihr, dass der Gemeinmann unserer Schalkheit aller inneworden ist. Wenn dann ihr mir folgen wollt, wollten wir reich werden und Gelds leidlich bekommen. Ich hilf dazu, es sei, was es wolle. Ich bin verdorben. So mag ich nicht arbeiten. Es hat mir mein Abt zugesagt, er will mir ein Amt verleihen, alsbald ich heimkomme. Wenn ich wüsst, dass er's mir nicht halten wollt, so hilf ich auch dazu. Jetzt und wird Mess zu Frankfurt. Da werden viel Kaufleute hinkommen. So musst du, Mönch, hinein und mit dem Betteln alle Herberg durchsuchen und damit dich erfragen, wo die reichsten Kaufleute liegen und wann sie auf werden sein und wie stark sie reiten werden. So ich dann die Kundschaft von dir hätt, so will ich den Kurtisan brauchen, denn ich etlich Bischöf weiß, die leihen mir Pferd und Knecht. Wie? Wollten euch die Bischöf Knecht leihen und dazu helfen? Sie haben mir's eh schon zugesagt, lieber, wiewohl sie es nicht offentlich dürfen tun. Doch seien Sie unser froh, denn Sie wissen auch nicht, wann Ihnen das Wasser über die Körb steigt. Ja, geht so zu, Junker. Wann kommen wir wieder zusammen? Um 3 Tag. Ich hab erst noch einen Bauern, der hat Geld eingenommen in Joachimsthal. Hab ihn 4 Tag nachgeritten. Will lugen, ob ich ihn endlich erwischen möcht. An den Schösser Hans Zeiss, Juli 1524. Es ist eine mächtige, große Frechheit, dass man sich auf dem alten Gebrauch der Ämter will vertrösten, nachdem sich die ganze Welt also mächtig hochlich verwandelt hat. Es ist unaussprechlich vonnöten, dass ihr dies dem Landesfürsten mit großem Ernste vorhaltet und ohne alle Scheu getreulich entdecket und sie warnet, dass sie mit ihrer Unschlüssigkeit ihr eigen Volk nicht scheu machen, sondern gedenken, in der Zeit allem Argen vorzukommen, dieweil ihnen das Volk noch vertreuet. Wenn ihr Amtleute den Frieden erhalten wollet, so muss ein Schwert das ander in der Scheiden behalten. Es wird nicht mehr gelten, dass ihr miteinander wollt heucheln, wie ihr getan habt, wenn die Leute flüchtig wurden. Es muss ein beschiedener Bund gemacht werden, in solcher Gestalt, dass sich der gemeine Mann mit frommen Amtleuten verbinde, allein ums Evangelion willen. Es ist der Bund nicht anders, denn eine Notwehre, welche niemand geweigert wird, nach dem natürlichen Urteil aller vernünftigen Menschen. Sollen wir uns die Tyrannen zu Freunden machen mit dem Geschrei der armen Leute? Ich sage euch, das grausame Wesen des Unfriedes wird angehen. Ihr müsst euch nicht mehr halten nach dem Gebrauch andern Ämtern willfahrend, denn es steht klärlich am Tage, dass sie vom Christenglauben ganz und gar nichts halten. Da hat ihr Gewalt auch ein Ende. Sie wird in kurzer Zeit dem gemeinen Volk gegeben werden. Ich sage euch, man muss gar mächtig Achtung haben auf die neue Bewegung der itzigen Welt. Es gibt eine Art von wilden Lebewesen, männlichen und weiblichen Geschlechts, die überall im Lande vorkommen. Schwarz, sonnenverbrannt, die mit der Erde, die sie mit zäher Hartnäckigkeit durchwühlen und umgraben, verwachsen scheinen. Sie besitzen so etwas wie eine artikulierte Sprache. Und wenn sie sich aufrichten, zeigen sie ein menschliches Antlitz. Und es sind tatsächlich Menschen. Nachts kriechen sie in Höhlen unter, wo sie von schwarzem Brot, von Wurzeln und Wasser leben. Sie nehmen den anderen Menschen die Mühe ab, zu säen, den Boden zu beackern und zu ernten, um leben zu können. Und würden es aus diesem Grunde verdienen, dass man ihnen das Brot nicht vorenthält, das sie gesät haben. Jean de la Bruyère. Auftakt im Schwarzwald. Einige der 62 Artikel, so von den Bauern der Grafschaft Stühlingen am 6. April dem Kammergericht übergeben wurden. Zum 9. Schlimm, dass die vom Gericht, so sie nicht nach Gefallen der Amtleut urteilen, vor das Landgericht werden gefordert und etwan gestraft und nicht frei urteilen dürfen. 14. Dass uns die Frohnwälder und andere Geholzer wieder altherkommen zu brauchen benommen wird. 15. Dass unser Herrschaft ihre Amtleut und Diener mit Hetzen, Beizen und Jagen über die Äcker und auch zu unbequemlicher Zeit ohne Scheu reiten und gehen, die Frucht verwüsten und Schaden tun. 16. Dass die Herrschaft die Wasser so durch unsere Güter gehen, uns wieder altherkommen genommen und Fischern geliehen haben. 23. Dass wir herkommende Zins und Renten nicht wissen.

und man versieht sich nicht anders, denn dass auf Pfingsttag, den 16. Februaris, an 10.000 Bauern mit ihren Wehren zusammenkommen sollen. Es seien die von Adel, deren die Bauern seien, alte Weiber und schon tot fürchten wegen ihrer Häuser und will niemand nichts handeln, bis das Volk zusammenkommt. Und ich fürcht, die Bauern werden also der großen Kleinmutigkeit ihrer Obern halben etwas handeln. Ich bin der Meinung gewesen, man sollte nach ihrem Hauptmann getrachtet haben, den man auch mit 10 Pferden hätte erobern und zu Gefängnis bringen mögen, aber die guten, frommen Leut weinten schier ob meinem Ratschlag und Gutbedünken. Und darum, so wollen euer fürstliche Gnaden sich nit säumen mit ihren Reitern. Ich verhoff, es werde nit lange währen. Aller Bauern fürnehmen ist, weder Rent noch Zins zu geben, dass auch alle Fischwasser, Wildbrett und Holz gemein sein sollen, und ander viel mehr beschwerlich Artikel. 15. Februar. Ich kann nicht anders sehen und merken, dass dieser Handel zu Unterdrückung der Fürsten und Adels fürgenommen und hat endlich seinen Ursprung aus den lutherischen Lehren. Denn den Mehranteil, so ziehen die Bauern ihre Begehren auf das Gottswort, Evangelii und brüderliche Lieb. 22. Februar. Ich möchte wohl auch haben, dass der Fugger die brüderliche Lieb mit mir habe und teile. 2. März. Die Bauern mehren sich von Tag zu Tag und haben etlichen Städten geschrieben, unter denen Ulm auch eine ist, was sie sich von ihnen versehen und getrösten sollen. In dem ist eine große Spaltung in den Städten. Die Lutherischen, so arm seien, geben den Bauern Recht, die nicht lutherisch und die lutherisch aber reich seien, geben den Bauern Unrecht. In Summa, der Handel ist beschwerlich. 9. März. Der Bauern brüderliche Lieb ist mir ganz zuwider. Ich habe mit meinen natürlichen und leiblichen Geschwistern nicht gern geteilt, geschweige denn mit Fremden und Bauern. 12. März. Die Bauern sind ungeheuer. Ich habe um meine Lachsforellen Sorge. Sonst bekümmert mich ihr Verhalten nicht. Der Großkeller des Klosters Weingarten an den Abt Gerwig über das Zusammenlaufen der Bauern. Und fügt darauf euer Gnaden eilend zu wissen, dass auf heutigen Tag dato euer Gnaden Eigenleut und Hindersassen in den 5 Gerichten, ihnen der Schussen bis an die Ammann, mitsamt ander Herrenleuten zu den Haufen der Bauern in der Landvogtei und Rapperschwiler gefallen. Da sind auf heut dato im Altdorfer Feld 30.000 beieinander gewesen, haben sich miteinander beratschlagt und weiß noch niemand was. Wohl haben sie Hauptleut und Rät gemacht, auch zusammen geschworen, in was Gestalt ist mir nicht wissen. Sie haben niemand nichts getan, noch überlaufen, dann allein um ihren Pfennig Essen und Trinken zu Altdorf erfordert und genommen, auch euer Gnaden mitnichten beschwert. Es fallen all Bauern zusammen wie die Vögel im Kleb. Sonntag in Vokavit zu Nacht um 11 Uhr, 5. März, Anno Domini 25. Der Schreiber des Truchses über die Schlacht bei Leipheim. In dem hätten sich deren von Ulmbauern um Leipheim dermaßen gestärkt, dass sie zu Langenau 4.000 und zu Leipheim samt denen im ganzen Kammlach und Mündeltal auch 5.000 stark waren. Fielen über die Gotzhäuser Rockenburg, Wettenhausen und zuletzt über Elchingen, nahmen und zerschlugen darinnen, was sie fanden. Dadurch ward die Gemeind zu Ulm so sehr auf der Bauernseite, dass denen vom Bund, auch einem Rat allda, hart grausen ward. Fürchteten, die Gemeind schlüg um, würfen sie alle über die Mauern hinaus, denn es war eine große Meuterei unter ihnen. Ließen sich vernehmen, die Bundischen hielten vor den Bauern, dürften sie nit beißen.